Drittes Kapitel von Der Doppelgänger von Fjodor Dostojewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dieser ganze Vormittag verging für Herrn Goljatkin in mühevoller Tätigkeit. Als er auf den Newski Prospekt gekommen war, ließ unser Held beim Kaufhofe halten. Er sprang aus dem Wagen, lief, von Petruschka begleitet, unter die Bogengänge und ging geradewegs in einen Laden mit Gold- und Silberwaren hinein. Schon an Herrn Goljatkins Miene war zu ersehen, dass er alle Hände voll zu tun hatte und sich vor seinen vielen Geschäften nicht zu retten und zu helfen wusste. Nachdem er sich mit dem Kaufmann über den mehr als 1500 Rubel betragenden Preis eines vollständigen Diner- und Teeservices geeinigt, ein fantastisch geformtes Zigarrenetui und ein vollständiges silbernes Rasiernecessaire auf dieselbe Summe heruntergehandelt und sich endlich die Preise für noch einige in ihrer Art nützliche und hübsche Gegenstände hatte angeben lassen, schloss Herr Goljatkin damit, dass er versprach, morgen bestimmt wieder mit heranzukommen oder vielleicht sogar heute noch die erstandenen Sachen abholen zu lassen, sich die Nummer des Ladens notierte, die eifrige Bitte des Kaufmanns um eine Anzahlung aufmerksam anhörte und das Versprechen gab, rechtzeitig auch eine Anzahlung zu leisten. Hierauf verabschiedete er sich eilig von dem verwunderten Kaufmann und ging, von einem ganzen Schwarm von Kommis begleitet, die Reihe der Läden entlang, wobei er sich alle Augenblicke nach Petruschka umsah und eifrig nach einem neuen Laden Ausschau hielt. Im Vorbeigehen trat er in ein Wechselgeschäft ein und wechselte alle seine großen Scheine in kleine um, und obwohl er beim Umwechseln verlor, so hatte er dafür doch eine Menge kleiner Scheine bekommen und seine Brieftasche war erheblich dicker geworden, was ihm anscheinend großes Vergnügen machte. Endlich machte er in einem Geschäfte mit allerlei Damenartikeln Halt. Nachdem er wieder für eine beträchtliche Summe Waren erstanden hatte, versprach Herr Goljatkin auch hier dem Kaufmann unfehlbar wieder heranzukommen, ließ sich die Nummer des Ladens geben und erklärte auf die Frage nach einer Anzahlung wieder, er werde zur rechten Zeit auch eine Anzahlung machen. Darauf besuchte er noch einige Läden, handelte in allen, ließ sich von allerlei Gegenstände die Preise sagen, stritt sich manchmal lange mit den Kaufleuten herum, ging aus einem Laden hinaus, um dann dreimal wieder zurückzukehren, mit einem Worte, er entwickelte eine außerordentliche Tätigkeit. Aus dem Kaufhofe begab sich unser Held in ein bekanntes Möbelmagazin, wo er Möbel für 6 Zimmer erhandelte, einen modernen, höchst eigenartigen Damentoilettentisch im allerneuesten Geschmack bewunderte und dem Kaufmann versicherte, er werde bestimmt alles abholen lassen, worauf er das Magazin verließ, nach seiner Gewohnheit mit dem Versprechen einer Anzahlung. Dann fuhr er noch hierhin und dahin und feilschte um dieses und jenes. Mit einem Worte, seine mühsamen Geschäfte schienen gar kein Ende zu nehmen. Schließlich schien Herr Goljatkin selbst dieser ganzen Tätigkeit recht überdrüssig zu werden. Es begann ihn sogar Gott weiß bei welcher Gelegenheit ohne rechten Anlass Gewissensbisse zu quälen. Um keinen Preis hätte er jetzt zum Beispiel mit Andrei Filipowitsch oder auch nur mit Christian Iwanowitsch zusammentreffen mögen. Endlich schlug die Stadtuhr 3 Uhr nachmittags, als Herr Goljatkin sich nach Beendigung seiner Einkäufe in den Wagen setzte, hatte er von allen Erwerbungen dieses Tages in Wirklichkeit nur ein paar Handschuhe und ein Fläschchen Parfüm für 1,5 Rubel bei sich. Da es für Herrn Goljatkin noch sehr früh war, so befahl er seinem Kutscher, bei einem bekannten Restaurant auf dem Newski Prospekt zu halten, das er bisher nur vom Hören sagen kannte, und stieg aus, um einen Bissen zu essen, sich zu erholen und die richtige Zeit abzuwarten. Er aß nur so viel, wie eben jemand isst, der ein üppiges Diner in Aussicht hat, zu dem er eingeladen ist. Das heißt, er genoss eine Kleinigkeit, um, wie man sich ausdrückt, das Würmchen zu töten, und trank ein Glas Schnaps dazu. Dann setzte sich Herr Goljatkin in einen Lehnstuhl und griff, bescheiden um sich blickend, nach einer mageren russischen Zeitung. Nachdem er ein paar Zeilen gelesen hatte, stand er auf, sah in den Spiegel, brachte seinen Anzug in Ordnung und strich sich das Haar glatt. Hierauf ging er zum Fenster und sah zu, ob auch sein Wagen da sei. Dann setzte er sich wieder auf seinen Platz und nahm von neuem die Zeitung zur Hand. Man konnte bemerken, dass sich unser Held in großer Aufregung befand. Er blickte nach der Uhr, sah, dass es erst ein Viertel auf vier war und er folglich noch geraume Zeit zu warten hatte, überlegte dabei, dass es unpassend sei, so dazusitzen, und ließ sich daher Schokolade geben, obgleich er im Augenblick keinen großen Appetit darauf hatte. Nachdem er die Schokolade ausgetrunken und bemerkt hatte, dass die Zeit ein wenig vorgerückt war, ging er zum Buffet, um zu bezahlen. Auf einmal schlug ihn jemand auf die Schulter. Er drehte sich um und sah zwei seiner Kollegen vor sich. Dieselben beiden, denen er vorher in der Litejnaja Straße begegnet war, ein paar im Lebensalter noch sehr junge und im Dienstrange noch sehr niedrig stehende Leutchen. Unser Held stand mit ihnen weder auf gutem noch auf schlechtem Fuße. Sie waren weder seine Freunde, noch auch lebte er mit ihnen in offener Feindschaft. Selbstverständlich wurde von beiden Seiten der Anstand beobachtet. Aber eine weitere Annäherung fand nicht statt und konnte auch nicht stattfinden. Das jetzige Zusammentreffen war Herrn Goljatkin äußerst unangenehm. Er runzelte ein wenig die Stirn und geriet für einen Augenblick in Verwirrung. Jakow Petrowitsch, Jakow Petrowitsch, plapperten die beiden Registratoren. Sie hier? Durch welchen Zufall? Ah, Sie sind es, meine Herren, unterbrach Herr Goljatkin sie eilig. Er war ein wenig verlegen und ärgerte sich über das Erstaunen der beiden Beamten und zugleich über die Familiarität ihres Benehmens, kehrte aber unwillkürlich ein ungeniertes, forsches Wesen heraus. Sie sind vom Dienst desertiert, meine Herren, hehehe. Hier versuchte er sogar, um sich von seiner Würde nichts zu vergeben und sich mit den jungen Kanzleibeamten nicht zu gemein zu machen, von denen er sich immer in gebührendem Abstande gehalten hatte, einen derselben auf die Schulter zu klopfen. Aber diese populäre Handlung gelang Herrn Goljatkin in diesem Falle nicht, und statt einer Gebärde anständiger Familiarität kam etwas ganz anderes heraus. Nun, wie ist's? Sitzt unser Bär noch da? Wer soll das sein, Jakow Petrowitsch? Nun, der Bär. Als ob Sie nicht wüssten, wer der Bär genannt wird. Herr Goljatkin lachte auf und drehte sich zu dem Buffet hin, um das Geld in Empfang zu nehmen, das er herausbekam. Ich rede von Andrei Filipowitsch, meine Herren, fuhr er fort, als er mit dem Kassierer fertig war, und wandte sich diesmal mit sehr ernster Miene wieder zu den Beamten. Die beiden Registratoren wechselten bedeutsame Blicke miteinander. Der sitzt noch da und hat nach Ihnen gefragt, Jakow Petrowitsch, sagte der eine von ihnen. Also er sitzt noch da. Nun, dann wollen wir ihn da sitzen lassen, meine Herren. Und er hat nach mir gefragt. Wie? Ja, das hat er getan, Jakow Petrowitsch. Aber was ist denn mit Ihnen los? Sie sind ja parfümiert und pomadisiert, der reine Elegant. Ja, meine Herren, das ist nun einmal so. Hören Sie auf davon, erwiderte Herr Goljatkin, indem er zur Seite blickte und gezwungen lächelte. Als sie Herrn Goljatkin lächeln sahen, brachen die Beamten in ein lautes Gelächter aus. Herr Goljatkin machte ein etwas beleidigtes Gesicht. Ich will Ihnen als Freund etwas mitteilen, meine Herren, sagte unser Held nach kurzem Stillschweigen, wie wenn er sich in Gottes Namen entschlossen hätte, den Beamten ein Geheimnis zu enthüllen. Sie kennen mich alle, meine Herren, aber bisher haben Sie mich nur von einer Seite gekannt. Ein Vorwurf trifft dafür niemanden, und ich bekenne, dass ich zum Teil selbst schuld daran bin. Herr Goljatkin presste die Lippen zusammen und blickte die Beamten bedeutsam an. Diese blinkten einander wieder zu. »Bisher haben Sie mich nicht gekannt, meine Herren. Ihnen ausführliche Aufklärung darüber zu geben, ist jetzt und hier nicht passend. Ich werde Ihnen nur etwas Weniges sagen, nur so nebenbei und andeutungsweise. Es gibt Leute, meine Herren, die keine Schleichwege lieben und eine Maske nur auf dem Maskenballe tragen. Es gibt Leute, die die wahre Bestimmung des Menschen nicht in der Geschicklichkeit sehen, das Parkett mit den Stiefeln zu polieren. Es gibt auch Leute, meine Herren, die nicht sagen, dass sie glücklich sind und das Leben wahrhaft genießen, wenn ihnen zum Beispiel die Beinkleider gut sitzen. Es gibt endlich Leute, die es nicht lieben, unnützerweise herumzuspringen und sich herumzudrehen, zu witzeln und zu schmeicheln und besonders, meine Herren, ihre Nase da hineinzustecken, wo es gar nicht verlangt wird. Nun habe ich Ihnen so ziemlich alles gesagt, meine Herren. Gestatten Sie jetzt, dass ich mich entferne. Herr Goljatkin hielt inne. Da die Herren Registratoren sich jetzt vollständig befriedigt fühlten, schlugen sie auf einmal beide in äußerst unhöflicher Manier ein lautes Gelächter auf. Herr Goljatkin wurde rot vor Ärger. »Lachen Sie nur, meine Herren, lachen Sie nur einstweilen. Wenn Sie länger leben, werden Sie schon sehen«, sagte er im Gefühl beleidigter Würde, nahm seinen Hut und zog sich zur Tür zurück. »Aber ich möchte Ihnen noch eines sagen, meine Herren«, fügte er sich zum letzten Male zu den Herren Registratoren umwendend hinzu. »Ich möchte Ihnen noch eines sagen. Sie stehen mir hier beide Auge in Auge gegenüber. Mein Grundsatz, meine Herren, ist der: Misslingt's, dann nicht verzagen, gelingt's, dann weiterwagen. Und jedenfalls suche ich niemandes Stellung zu unterminieren. Ich bin kein Intrigant und darauf bin ich stolz. Zum Diplomaten tauge ich nicht. Man sagt auch, meine Herren, der Vogel komme selbst auf den Jäger zugeflogen. Das ist richtig und ich gebe es zu. Aber wer ist hier der Jäger und wer der Vogel? Das ist doch die Frage, meine Herren.« Hier schwieg Herr Goljatkin in rednerisch effektvoller Weise, machte mit sehr bedeutsamer Miene, das heißt, indem er die Augenbrauen in die Höhe zog und die Lippen ganz fest zusammenpresste, den Herren Beamten eine Abschiedsverbeugung und ging hinaus, indem er die beiden im äußersten Erstaunen zurückließ. »Wohin befehlen Sie?« fragte Petruschka ziemlich mürrisch, da er des Umherfahrens in der Kälte wahrscheinlich bereits überdrüssig geworden war. »Wohin befehlen Sie?« fragte er Herrn Goljatkin noch einmal, als er dessen furchtbarem, alles vernichtendem Blicke begegnete, mit dem unser Held sich schon zweimal an diesem Morgen gesichert hatte und zu dem er jetzt zum dritten Male seine Zuflucht nahm, während er die Treppe hinunterstieg. »Nach der Ismailowski-Brücke.« »Nach der Ismailowski-Brücke. Vorwärts!« »Das Diner wird bei Ihnen erst zwischen 4 und 5 beginnen, oder sogar erst um 5«, dachte Herr Goljatkin. »Ist es jetzt nicht noch zu früh? Übrigens kann ich ja etwas früher kommen. Es ist ja noch dazu ein Familiendiner. Ich kann ja so ganz sans façon hingehen, wie die feinen Leute sich ausdrücken. Warum sollte ich nicht sans façon hingehen können? Unser Bär hat auch gesagt, es werde da alles sans façon sein, und daher kann ich ebenfalls...« Solche Überlegungen stellte Herr Goljatkin an. Unterdessen aber wuchs seine Aufregung immer mehr und mehr. Es war zu merken, dass er sich auf etwas sehr Mühsames, um keinen stärkeren Ausdruck zu gebrauchen, vorbereitete. Er flüsterte etwas vor sich hin, gestikulierte mit der rechten Hand, blickte unaufhörlich durch die Wagenfenster, so daß niemand, der ihn jetzt sah, geglaubt hätte, er schicke sich an, ein gutes Diner einzunehmen. So ganz ohne alle Umstände und im Kreise einer bekannten Familie sans façon, wie die feinen Leute sich ausdrücken. Als sie endlich ganz nahe bei der Ismailowski-Brücke waren, bezeichnete Herr Goljatkin ein Haus. Die Kutsche fuhr polternd durch den Torweg und hielt auf der rechten Seite vor einem Portal. Als Herr Goljatkin an einem Fenster des zweiten Stockwerks eine weibliche Gestalt bemerkte, warf er ihr eine Kusshand zu. Übrigens wusste er selbst nicht, was er tat, denn er befand sich in diesem Augenblicke entschieden in einem Mittelzustande zwischen Leben und Tod. Blass und verstört stieg er aus dem Wagen, ging die Stufen vor dem Portal hinan, trat ins Haus, nahm den Hut ab, ordnete mechanisch seinen Anzug und stieg die Treppe hinauf, wobei er ein leises Zittern in den Knien fühlte. »Ist Olsufi Iwanowitsch zu Hause?« fragte er den Diener, der ihm öffnete. »Jawohl, das heißt nein, er ist nicht zu Hause.« »Wie, was redest du, mein Lieber? Ich komme zum Diner, mein Freund. Du kennst mich ja doch wohl.« »Wie sollte ich sie nicht kennen? Aber es ist ein Befehl gegeben, sie nicht anzunehmen.« »Du irrst dich gewiss, mein Freund. Ich bin es. Ich bin eingeladen, mein Freund. Ich komme zum Diner«, sagte Herr Goljatkin, warf seinen Mantel ab und bekundete die augenscheinliche Absicht, in die Wohnung hineinzugehen. »Entschuldigen Sie, es geht nicht. Es ist Befehl gegeben, sie nicht anzunehmen, sondern abzuweisen. Das ist die Sache.« Herr Goljatkin wurde blass. Gerade in diesem Augenblicke öffnete sich die nach den inneren Zimmern führende Tür und Olsufi Iwanowitschs alter Kammerdiener Gerasimowitsch kam heraus. »Hören Sie nur, Emiljan Gerasimowitsch, der Herr hier will eintreten und ich...« »Ach, Sie sind ein Dummkopf, Alexejewitsch. Gehen Sie mal hinein und schicken Sie den Schlingel, den Semjonowitsch, her.« »Es geht nicht«, sagte er zu Herrn Goljatkin gewendet, in höflichem, aber entschiedenem Tone. »Es ist ganz unmöglich. Der Herr lässt um Entschuldigung bitten, er kann sie nicht empfangen.« »Hat er denn das gesagt, dass er mich nicht empfangen kann?«, fragte Herr Goljatkin unsicher. »Entschuldigen Sie, Gerasimowitsch, warum ist es denn ganz unmöglich?« »Es ist ganz unmöglich. Ich habe sie gemeldet. Der Herr sagte, bitte den Herrn zu entschuldigen. Er sagte, er könne sie nicht empfangen.« »Warum denn nicht? Wie geht denn das zu? Wie...« »Erlauben Sie, erlauben Sie!« »Aber wie geht denn das zu? Das ist ja unmöglich. Melden Sie mich.« »Wie geht denn das zu? Ich bin zum Diner...« »Erlauben Sie, erlauben Sie.« »Ah, nun, übrigens ist das etwas anderes. Er lässt um Entschuldigung bitten. Aber erlauben Sie, Gerasimowitsch, wie geht denn das, Gerasimowitsch?« erlauben Sie«, versetzte Gerasimowitsch und hielt Herrn Goljatkin sehr entschieden mit der Hand zurück, während er gleichzeitig zwei Herren, die in demselben Augenblicke in das Vorzimmer traten, den Weg weit freigab. Die eintretenden Herren waren Andrei Filipowitsch und sein Neffe Wladimir Semjonowitsch. Beide blickten Herrn Goljatkin erstaunt an. Andrei Filipowitsch wollte etwas sagen, aber Herr Goljatkin hatte bereits seinen Entschluss gefasst. Mit niedergeschlagenen Augen, errötend, lächelnd, mit ganz verstörtem Gesichte, verließ er schon Olsufi Iwanowitschs Vorzimmer. »Ich werde nachher noch einmal herankommen, Gerasimowitsch. Ich werde die Sache aufklären. Ich hoffe, dass sich alles unverzüglich und rechtzeitig aufklären wird«, sagte er auf der Schwelle und zum Teil schon auf der Treppe. »Jakow Petrowitsch, Jakow Petrowitsch«, erscholl Andrei Filipowitschs Stimme, der Herrn Goljatkin nacheilte. Herr Goljatkin befand sich in diesem Augenblicke schon auf dem unteren Treppenflur. Er wandte sich schnell zu Andrei Filipowitsch um. »Was steht zu Ihren Diensten, Andrei Filipowitsch? fragte er in ziemlich entschiedenem Tone. »Was ist denn mit Ihnen, Jakow Petrowitsch? Wie hängt denn das zusammen?« »Es ist nichts Besonderes, Andrej Filipowitsch. Ich bin hier als Privatmann. Es ist meine persönliche Angelegenheit, Andrej Filipowitsch.« »Was gibt es denn?« »Ich sage ja, Andrej Filipowitsch, dass es meine persönliche Angelegenheit ist und dass ich meines Erachtens hier nichts Tadelnswertes in Bezug auf meine amtliche Stellung finden lässt.« »Wie, in Bezug auf Ihre amtliche? Was haben Sie denn nur, mein Herr?« »Nichts, Andrej Filipowitsch, gar nichts. Ein dreistes junges Mädchen, weiter nichts.« »Was? Was?« fragte Andrej Filipowitsch in verständnislosem Staunen. Herr Goljatkin hatte bis dahin vom Fuße der Treppe hinauf mit Andrej Filipowitsch gesprochen und dabei eine Miene gemacht, als ob er Lust hätte, ihm gerade ins Gesicht zu springen. Als er nun sah, dass sein Abteilungschef einigermaßen in Verwirrung geraten war, tat er fast unbewusst einen Schritt nach vorwärts. Andrej Filipowitsch wich zurück. Herr Goljatkin kam eine Stufe und noch eine Stufe wieder herauf. Andrej Filipowitsch blickte unruhig um sich. Herr Goljatkin kam auf einmal schnell die Treppe heraufgelaufen. Noch schneller sprang Andrej Filipowitsch ins Zimmer hinein und schlug die Tür hinter sich zu. Herr Goljatkin blieb allein stehen. Es wurde ihm dunkel vor den Augen. Er hatte alle Fassung verloren und stand nun in einer Art von Sinn und verstandloser Unentschlossenheit da und dachte an das ebenfalls sinn- und verstandlose Ereignis, das sich soeben zugetragen hatte. »Ach, ach«, flüsterte er mit einem gezwungenen Lächeln. Unterdessen wurden auf der Treppe unten Stimmen und Schritte vernehmbar, wahrscheinlich von neuen Gästen, die von Olsufi Iwanowitsch eingeladen waren. Herr Goljatkin kam wieder ein wenig zur Besinnung, schlug schnell den Kragen seines Schuppenpelzes in die Höhe, verbarg sich darin nach Möglichkeit und begann mit schlappenden, trippelnden Schritten eilig und strauchelnd die Treppe wieder hinabzusteigen. Er hatte ein Gefühl der Schwäche und Stumpfheit. Seine Verwirrung war so hochgradig, dass, als er vor die Tür kam, er nicht auf das Vorfahren seines Wagens wartete, sondern selbst quer über den schmutzigen Hof zu ihm hinging. Als er hingelangt war und sich anschickte einzusteigen, wünschte Herr Goljatkin innerlich, mitsamt seiner Kutsche in der Erde zu versinken oder sich wenigstens in einem Mauseloche verstecken zu können. Er glaubte, dass alle Menschen in Olsufi Iwanowitschs Hause jetzt aus allen Fenstern nach ihm hinsehen. Er wusste, dass er unfehlbar auf dem Flecke sterben würde, wenn er sich umschaute. »Was lachst du denn, Tölpel?« sagte er hastig zu Petruschka, der ihm beim Einsteigen in die Kutsche behilflich sein wollte. »Worüber sollte ich denn lachen? Ich lache nicht. Wohin fahren wir jetzt?« »Nach Hause, vorwärts.« »Vorwärts nach Hause!« schrie Petruschka und kletterte hinten auf das Wagenbrett. »Eine Stimme hat dieser Mensch, wie eine Krähe«, dachte Herr Goljatkin. Unterdessen hatte sich der Wagen bereits ziemlich weit von der Ismailowski-Brücke entfernt. Auf einmal zog unser Held aus aller Kraft an der Schnur und rief seinem Kutscher zu, er solle sofort zurückfahren. Der Kutscher wendete um und fuhr 2 Minuten darauf wieder bei Olsufi Iwanowitsch auf den Hof. »Es ist nicht nötig, du Dummkopf! Es ist nicht nötig! Zurück!« rief Herr Goljatkin. Und der Kutscher schien einen solchen Befehl erwartet zu haben. Ohne ein Wort zu erwidern und ohne am Portal anzuhalten, fuhr er rings um den Hof herum und wieder auf die Straße hinaus. Indes fuhr Herr Goljatkin nicht nach Hause, sondern nachdem er die Semjonowski-Brücke passiert hatte, befahl er, in eine Seitenstraße einzubiegen und ließ vor einem Restaurant von ziemlich bescheidenem Äußern halten. Unser Held stieg aus dem Wagen, lohnte den Kutscher ab und wurde so endlich seines Wagens ledig. Seinem Diener Petruschka befahl er, nach Hause zu gehen und auf seine Rückkehr zu warten. Er selbst trat in das Restaurant, nahm sich ein separates Zimmer und bestellte sich ein Mittagessen. Er fühlte sich sehr unwohl und hatte die Empfindung, dass in seinem Kopfe eine chaotische Verwirrung herrsche. Lange ging er aufgeregt im Zimmer auf und ab. Endlich setzte er sich in einen Stuhl, stützte die Stirn in die Hände und bemühte sich aus aller Kraft nachzudenken und zur Klarheit über seine jetzige Lage zu gelangen. Ende von drittes Kapitel.